Die Inkas. Die Geschichte der Inkas ist von Pedro Sarmiento de Gamboa auf Wunsch des Vizekönigs von Peru, Francisco de Toledo, geschrieben worden. Man wollte damit die Ansprüche der spanischen Krone auf diese Länder rechtfertigen, indem man über die Ansprüche der Inkas verhandelte. Wir ziehen es vor, diesen Namen mit K zu schreiben. Die Spanier von damals schrieben ihn mit G, heute mit C. Sarmiento sagte, dass Inga Gott heißen soll. Es ist nicht sicher. Wenn der Name wirklich mit G geschrieben wird, könnte der Ausdruck von Meru-Weg stammen, genauso wie Merowinger, zu Deutsch Weg des Berges Meru. De Mailleu sagt, dass im Altgermanischen die Endung Ing gebraucht wurde, um Mitglieder desselben Geschlechtes zu bezeichnen, die Merowinger, Karolinger und Lothringer. Somit hatten die Spanier recht, Inga zu schreiben, anstatt Inka, wie sie es heute tun, weil sie die Nachkommen des Manco und seiner Brüder sind, außerdem der ältesten Kaiser von Tiahuanaco. Andererseits begegnet uns der Name Inka in der Chronik der Ora Linda als der eines friesischen Seefahrerkönigs. Es ist möglich, dass ihnen der Name gar nicht zustand, genauso wie die sogenannten Wege des Inka, und sie ihn sich nur angeeignet hatten. Es gibt einen grundlegenden Unterschied in den Daten der Inkas bei Pedro Sarmiento de Gamboa und de Mailleu. Für letzteren entsteht das Reich der Inkas um das Jahr 1300 unserer Zeitrechnung. Für Sarmiento im 6. Jahrhundert unter Manco Capac, der im Jahre 665 im Alter von 140 Jahren starb, als der Gote Leuba König von Spanien war und Konstantin IV. Sich in Rom befand. Sarmiento hatte peinlich genaue Nachforschungen angestellt, jeden Eingeborenen nach seinen Erinnerungen gefragt, um etwas über die Geschichte, die Mythologie und die entsprechenden Zeiten der 12 Inkas und ihrer Abstammung zu erfahren. Worauf mag diese Differenz von 8 Jahrhunderten zurückzuführen sein? Die Dynastie beginnt laut Sarmiento im Jahre 565, als der Gote Leuba, Sohn des Atanagildo, König von Spanien und Papst Johann III. War. Das Inka-Reich endet im Jahre 1553, als Karl V. König von Spanien und Papst Paul III. War. Das Imperium hatte eine Zeitdauer von 968 Jahren. Ob Sarmiento wohl das Inkanat des Atumarunas des Tiahuanaco-Reiches mit einbezieht? Aber auch so stimmen die Daten mit denen der Mailleus nicht überein, der für die Gründung dieses Imperiums das Jahr 1050 oder 1100 angibt, sodass es nur 200 Jahre andauerte, denn es soll abrupt im Jahre 1290 geendet haben. 10 Jahre später richten sich die Inkas in Cuzco ein, um das Verlorene wiederzuerlangen. Sind die Inkas die Nachkommen der Atumarunas? In diesem Falle würden die Angaben von Sarmiento korrekt sein und eher stimmen als alle die der zeitgenössischen Historiker, obgleich es gut möglich ist, dass die Mythologie der Ursprünge, die er und auch andere beschreiben, in ihrer Anwendung und dem Sinn nach verwechselt werden. Eine Mythologie muss letzten Endes frei von genauen historischen Daten sein und ihr Zentrum in einer mehr ontologischen als irdischen Zeit haben. Deswegen dürfen wir nicht in absoluter Form behaupten, dass die entdeckten weißen Mumien von Inkas stammen. Sie könnten sehr wohl auch von den Atumarunas sein, das heißt die Wiedererbauer von Tiahuanaco und Gründer ihres späteren Imperiums, Vorgänger der Inkas. De Mailleu sagt uns, dass Atumaruna oder Atumuruna der Name ist, den die Eingeborenen den Weißen gaben, die gekommen waren, Tiahuanaco wieder aufzubauen, und Mondkopf, Bleichgesicht die Rufnamen waren, die die Rothäute Nordamerikas den Weißen gegeben hatten. Hatun soll auch Riese bedeuten, abgeleitet von dem skandinavischen Jötun. Wiederum finden wir hier die versteckte Wurzel Maru oder Meru und auch Rune. Es gibt im Quichua keine Erklärung dafür, kann also von einem von den Indianern gehörten skandinavischen Wort abgeleitet worden sein. so wie der Guatan der Chimues oder der Wotan der Mesoamerikaner, die germanischen Wotan und Odin sind. Die ersten Bewohner von Tiahuanaco lassen sich auf der Sonneninsel im Titicaca nieder. Ihr oberster Führer ist Huiracocha. Die Spanier schreiben Viracocha. Diesen Namen legen Sarmiento wie auch der Chronist Montesinos, ein maranischer Familienname, ziemlich nach Gutdünken aus. Wahr ist, dass im Altskandinavischen Huita oder Vita weiß bedeutet. Von daher Huitramanaland, Land der Weißen. Die Indianer des Hochlandes würden es Huir aussprechen. Und de Mailleu sagt uns weiter, dass Kocha vom altskandinavischen Got abgeleitet ist, wobei der Laut des TH, den es im Spanischen nicht gibt, mittels eines von ihm erläuterten Prozesses in das spanische CH verwandelt. Das heißt in Kocha. Somit würde Huiracocha genau weißer Gott bedeuten. Waren die Inkas Diebe oder Betrüger? Laut de Mailleu waren sie Überlebende der Wikinger von Tiahuanaco, die mit ihren Führern nicht in Richtung Polynesien oder des Atlantik geflüchtet waren, sondern sich in den nahen Wäldern versteckt hielten. Ob sie rassisch reingeblieben waren, ist unmöglich zu erfahren. Ein Hinweis ist die Ehe zwischen Geschwistern wie bei den ägyptischen Pharaonen. Als eine Insel inmitten eines rassisch minderwertigen Meeres konnten sie nichts anderes tun. Sie hatten auch nur für sich die geheime Sprache ihrer Vorfahren bewahrt, die eine indogermanische gewesen sein soll. Außerdem ließen sie die lineare Schrift verschwinden, die Kipo oder Quipu. Eine Knotenschrift war auch in Skandinavien bekannt, sie wurde jedoch anders angewandt. Das eingeführte strenge Kastensystem bestand aus einer weit unten stehenden Masse von Farbigen, in der Mitte von gemischten Funktionären und an der Spitze der Inka-Adel mit göttlichem Charakter und rassisch verschieden. Es wurden Reinheitsgesetze erlassen, wie diejenigen für die Nichtjuden in Spanien, jedoch viel strenger. Der viel erwähnte Sozialismus der Inkas wurde nur auf die niederen Kasten des Volkes angewandt, aber niemals auf die Könige göttlichen Blutes, den Söhnen der Sonne. Sogar die Curacas, hochstehende Gouverneure und Funktionäre, oder besser, die Eingeborenen, die sich auf Seite der ersten Inkas gestellt hatten, um das Land zu erobern und das Reich zu gründen und darum geadelt wurden, standen weit entfernt und unüberwindlich von der Göttlichkeit der Inkas und durften sich niemals mit ihnen durch Ehen verbinden. Damit waren die Kasten des Inka-Systems klar in der Ethnologie begründet. Deswegen suchten die Inkas auch die physischen Zeichen der göttlichen Königswürde. Es ist gesagt worden, dass die Merowinger, der germanische Stamm göttlichen Ursprungs, von denen die Könige abstammten, Träger besonderer körperlicher Merkmale waren. Das Haar des Keilers an der Wirbelsäule und ein rotes Kreuz unter dem Herzen. In Ermangelung dieses physischen Geburtszeichens gaben sich die Inkas ein Würdezeichen, indem sie sich die Ohren durchlöcherten und sie gleichzeitig langzogen. Dadurch entstand die Kaste der Langohren. Dies ist insofern merkwürdig wegen der Ähnlichkeit mit der Ikonographie des Buddhismus Indiens und Chinas, wo die Loyan, die Heiligen, große Ohren haben, möglicherweise auch langgezogen durch eine ähnliche Prozedur. Buddha wird außerdem mit einem Wulst auf dem Schädel dargestellt, der, davon abgesehen, dass er das Chakra Sahasrara symbolisiert, auch einer typischen physiologischen Eigenart entsprechen könnte.